Die letzten 18 Jahre haben die Welt verändert. In mancher Hinsicht zum Besseren. Viele Annahmen, die man damals hatte, würde man heute nicht mehr aussprechen und vieles, was wir heute wissen, wusste man damals nicht. Ich musste mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, als ich ein Papier las, das der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Sommer 2002 veröffentlicht hatte. Es trägt den Titel »Reform des Sozialstaats für mehr Beschäftigung im Bereich gering qualifizierter Arbeit«. Der Beirat vermutete, dass sich durch die richtigen Maßnahmen in Deutschland 2,7 Millionen Stellen im Niedriglohnsektor schaffen ließen. Stellen, die sonst nur in den Köpfen der Unternehmer existieren, die diese aber nicht ausschrieben, weil es sich nicht lohne, jemanden für eine solche Tätigkeit, etwa das Fegen des Hofes, einzustellen, wenn man demjenigen einen Lohn zahlen müsse, der über dem Betrag der Sozialhilfe liege. Bis auf eine friktionelle Restarbeitslosigkeit sind freie Arbeitsmärkte in der Lage, Vollbeschäftigung zu schaffen. Steht in dem Papier, ohne dass hinterfragt wurde, welche Arten von Beschäftigung dabei geschaffen würden. Unter dem Punkt Therapiemaßnahmen wird angeführt, der Staat solle Umfang und Dauer von Transferleistungen drastisch reduzieren und Beschäftigungsverhältnisse mit geringerer sozialer Sicherheit einrichten bzw. Niedriglöhne, von denen Menschen nicht leben könnten, durch staatliche Zahlungen aufstocken. Nur an einer Stelle geht es kurz darum, auf welche Weise ein Niedriglohnsektor den noch Arbeitslosen nutzen könnte. Die Aufnahme einer Beschäftigung lenkt von problematischen Ersatzaktivitäten ab. Übersetzt, wenn die Leute arbeiten, saufen sie weniger.